ist schon viele Jahre her, dass wir zusammenkamen. Wir nahmen voneinander viel. Du sagst, wir haben uns verbraucht. Doch jede Ungerechtigkeit und jede Kränkung zahltest du mir noch mit gleicher Münze heim. Und das war gut so, denn du weißt, in deiner Schuld zu sein, würde ich dir nie verzeihen. Wenn wir uns einmal wiedersehen, wenn du nach ein paar Jahren längst dein Gesicht bekommen hast, ich meins noch nicht verloren hab, dann haben wir vielleicht gelernt, wie man sich weniger bekämpft und sich dafür mehr Hilfe gibt. Denn wie man sich verletzen kann, wissen wir viel zu lang schon und haben nichts davon. Wir haben oft daran gedacht, gemeinsam alt zu werden. Ich hoffe immer noch darauf. Du weißt, so schnell gebe ich nicht auf. Denn vieles, was uns trennt zurzeit, ist morgen schon Vergangenheit. Vorbei, vergessen irgendwann. Ich wünschte, wir beginnen dann jenseits von Misstrauen und Zorn noch einmal ganz von vorn. Denn vieles, was uns trennt zurzeit, ist morgen schon Vergangenheit. Vorbei, vergessen irgendwann. Ich wünschte, wir beginnen dann jenseits von Misstrauen und Zorn noch einmal ganz von vorn.